Wie würden Sie mit Verrätern umgehen? Bestrafen. Mit dem Tod? Hallo, hier ist wieder Niemandsland auf 91.4 FM Kontrabanda. Willkommen zu einer neuen Sendung. Wir wollen auch heute versuchen, Ihnen wieder 2 Stunden lang gute Unterhaltung, Informationen und Hintergründe zu liefern. Dazu gibt es jede Menge Musik. Willkommen also im Niemandsland. Mittlerweile ist es Oktober geworden und dank der himmelschreiende Dummheit unserer Herren und Damen, westliche Werteverteidiger, Politiker, Staatspräsidenten, Außenminister, Kriegsminister, ist die Welt wieder ein Stückchen näher an einen Atomkonflikt mit Russland herangerückt. Groteske Situationen, Widersprüche, wohin man schaut. Währenddessen hofieren sie Saudi-Arabien. Jawohl, dass ich für Olympische Winterspiele bewerben will. Eisgekühlte Skipisten in der Wüste. Scheich Salman und seine Prinzengarde gilt als Stabilisator am Golf. Schade um die einst doch zumindest verbalen Ökopazifisten, die Grünen Bündnis 90. Sie werden nicht darum herumkommen, Atomwaffen für ihren Lieblingsdemokraten und seine Clique Zelensky zu fordern. Wladimir Zelensky, der Leuchtturm der westlichen Wertegemeinschaft und US-Ukraine-Oligarchen, ist ab jetzt die Speerspitze der NATO zur Vernichtung des barbarischen Putin-Regimes und der asiatischen Horden, die hinter der Grenze lauern, um über Europa herzufallen. Derweil hackt sich Europa unter der Führung Deutschlands das industrielle Standbein ab. Glas-, Stahl-, Papierindustrie sterben. Hurra! Hoch die westlichen Werte. Im Donbass, das weiß jedes Kind, leben 80% Europäer, keine Russen. Nein, es sind Menschen, die sich als Deutsche, Amerikaner, Italiener, Franzosen definieren und fühlen. Und sie wollen von Joe Biden und dem Pentagon geschützt werden. Und der NATO. 18 Milliarden US-Dollar Rüstungs- und Waffenhilfe. Dazu die gesamte NATO-Spionage, Luft- und Satellitenaufklärung. Spezialtruppen in England und Rammstein ausgebildet. Eingeflogen. Tja, da schaut der Russe aber blöd aus der Wäsche. Ha! Ist er aber auch blöd. Selbst ein Schwachsinniger würde so etwas nicht tun. Sich selbst beschießen, wenn man in einem Atomkraftwerk sitzt, das man selber militärisch besetzt hat. Das tun die Russen. Und dann sprengen diese Russen noch ihre eigene Gasleitung in die Luft. Vernichten praktisch Milliardenwerte, unwiederbringlich. So dumm ist der Russe. All das erzählt uns unsere Presse, unsere Medien, Tag und Nacht. Barcelona, Fun City. Auf einem Autobus der Linie UB19 prangt riesengroß das Gesicht von Julia Roberts. Pretty Woman. Irgendeine HBO- oder Filmin-Serie wird angepriesen. Leichte Herbststimmung hier in der Stadt. Die Blätter fallen von den Platanen. Eine feine Brise vom Meer her. Auf einer Ecke neben den Müllcontainern hockt ein Obdachloser und zupft auf einer kaputten Mandoline, die nur noch eine Seite hat. Er hat sie gerade wohl aus dem Container gezogen. Vor ihm liegt ein Hut auf dem Bürgersteig. Da tue ich eine Münze rein. Ich gehe weiter in Richtung Bra Café und überfliege die Tagespresse La Vanguardia. Regierung in Katalonien auf Messerschneide. Die auf Katalanisch erscheinende Zeitung Ara. Mitglieder von Junts entscheiden über Weiterregieren mit Erg. Demokratie in Reinkultur. El Periódico de Catalunya. Zelensky verbietet per Dekret Friedensverhandlungen mit Russland. Bis zum Sieg. Ich denke also bis zur totalen Vernichtung des Gegners. Moskau muss vernichtet werden. USA schnürt weiteres Milliardenpaket an Militärhilfe für Kiew. Nach zwei Cortados habe ich mich von der prähistorischen Totschlagsmentalität unserer politischen Führer der westlichen und östlichen Werte mal wieder überzeugt und mache mich auf den Weg zum Radio. Die Stadt zu Fuß zu durchqueren ist in diesen Tagen ein Vergnügen, denn man schwitzt nicht mehr wie in den vergangenen Monaten. Die Rambla wird gerade umgebaut, die Calle San Pau ist eine halbasiatische Krimskrams- und Fressbudenzone geworden. Auf der Ecke zur Rambla del Raval sehe ich eine Gruppe von Männern stehen, es mögen zwei Dutzend sein, alle Pakistani und Maghrebiner. Zwei Kleinbusse warten am Straßenrand. Ich höre, wie ein Mann sagt, auf Spanisch, du und ihr zwei da, ihr kommt mit. Dann wird klar, es ist ein Tagelöhnermarkt. Die Männer stehen hier, um sich anheuern zu lassen, für die Landwirtschaft, Baustellen oder Gebäudereinigungen oder sonst was. Barcelona Fun City Blues. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Niemandsland. Ein paar Sprüche der Woche. Die Beatles haben die Welt vor der Langeweile bewahrt, sagt George Harrison. Das steht auf meinem Harenberg-Geschichtskalender, die Chronik. Klingt ein bisschen überheblich, aber das macht nichts. Der hat so gute Musik gemacht. Da freuen wir uns. Vor 60 Jahren begannen nämlich die Beatles mit ihrem kometenhaften Aufstieg. Noch ein Spruch von Max Planck. Der Mensch muss sich stets auf neue Überraschungen gefasst machen. Max Planck vor 75 Jahren gilt als Begründer der Quantentheorie. Die Nobelpreise für Physik sind ja vergeben worden, da ging es auch um Quantenforscher. Und am 1. Oktober, am Erntedankfest, am 2. Oktober, heißt es von Gotthold Ephraim Lessing, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt. Und Bob Dylan hat gesagt, der ist ja gerade in Berlin, wir werden gleich darüber berichten. Ein Mann ist erfolgreich, wenn er morgens aufsteht, abends ins Bett geht und dazwischen macht, was er möchte. Bob Dylan. An einem 30. September, und zwar im Jahr 1997, gab es das große Comeback Bob Dylans in den Charts. Die Legende des Folkrock lebte weiter. Rockpoet Bob Dylan, 1941 geboren, veröffentlichte am 30. September 1997 das Studioalbum Time Out of Mind. Die Melange aus Folk, Rock und Blues sowie expressiven Texten des Literaturnobelpreisträgers von 2016 stürmte die Charts und erhielt in den USA eine Platinauszeichnung sowie drei Grammys. Und das letzte Zitat stammt von Bertolt Brecht aus dem Theaterstück Trommeln in der Nacht. Meine Brüder, die sind tot und ich selbst wär's um ein Haar. Im November war ich rot, aber jetzt ist Januar. Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. Jo! Ich will raus hier. vermisse zu umarmen. Ich vermisse Restaurants. Ich vermisse Gott sei Dank nicht mehr, was ich mir nicht leisten kann. Ich vermisse Mitgefühl mit denen, die noch viel mehr leiden. Die leben müssen arm bescheiden für die Kultur der Prahlerei. Is this the end? The end, my friend. Yeah, ich will raus hier. Ich will raus hier. Ich will raus. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Marius Müller-Westernhagen mit dem Lied Ich will raus hier von seinem neuen Album Das eine Leben. Stell dich tot. Stell dich tot. Zum Thema US-Imperialismus erscheint in der Jungen Welt ein Artikel von Herrn Michael Hudson. Der in New York lebende US-Ökonom Michael Hudson, der ist Jahrgang 1939, analysierte bereits 1972 in seinem Standardwerk Superimperialism die Strategie der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten. Im folgenden Artikel, den Hudson exklusiv für Junge Welt verfasst hat, ordnet er den Wirtschaftskrieg gegen Russland und dessen Folgen ein. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Simon Zeisel. Sanktionen gegen Russland führen die EU in die wirtschaftliche Depression. Sabotage von Nord Stream Pipelines legt Berlin auf US- und NATO-Kurs fest. Die Reaktion auf die Sabotage von drei der vier Nord Stream 1 und 2 Pipelines an vier Stellen am Montag in der vergangenen Woche hat Spekulationen darüber genährt, wer für die Tat in Frage kommt und ob die NATO einen ernsthaften Versuch unternehmen wird, die Antwort zu finden. Doch anstelle von Panik herrschte große diplomatische Erleichterung, ja sogar Ruhe. Die Abschaltung der Pipelines beendet die Ungewissheit und die Sorge von US-NATO-Diplomaten, die in der vergangenen Woche fast ein krisenhaftes Ausmaß erreicht hatte, als in Deutschland mehrere Demonstrationen stattfanden, bei denen die Beendigung der Sanktionen und die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zur Behebung der Energieknappheit gefordert wurde. Die Öffentlichkeit in Deutschland beginnt zu verstehen, was es bedeutet, wenn ihre Stahlunternehmen, Düngemittelfirmen, Glasunternehmen und Toilettenpapierhersteller schließen müssen. Diese Unternehmen rechnen damit, dass sie ihr Geschäft ganz aufgeben oder in die Vereinigten Staaten verlagern müssen, wenn Deutschland die Handels- und Währungssanktionen gegen Russland nicht fallen lässt und stattdessen die Wiederaufnahme der russischen Gas- und Öleinfuhren zulässt, was vermutlich die um das 8- bis 10-fache gestiegenen Preise wieder sinken lassen würde. Doch die USA haben Fakten geschaffen. Die Falkin im US-Außenministerium, Frau Victoria Nuland, hat jedoch bereits im Januar erklärt, dass Nord Stream 2 so oder so nicht vorankommen werde, wenn Russland auf die zunehmenden ukrainischen Militärangriffe auf die russischsprachigen östlichen Oblasten reagiere. Präsident Joseph Biden bekräftigte am 7. Februar das Beharren der USA und versprach, dass es Nord Stream 2 nicht mehr geben wird. Wir werden dem ein Ende setzen. Ich verspreche Ihnen, dass wir dazu in der Lage sein werden. Die meisten Beobachter gingen davon aus, dass diese Aussagen die offensichtliche Tatsache widerspiegelten, dass deutsche Politiker voll und ganz in der Tasche der US-NATO steckten. Berlin weigerte sich, Nord Stream 2 zu genehmigen, und Kanada beschlagnahmte bald die Siemens-Dynamos, die benötigt wurden, um Gas durch Nord Stream 1 zu leiten. Damit schien die Angelegenheit erledigt zu sein, bis die deutsche Industrie und eine wachsende Zahl von Wählern schließlich zu berechnen begann, was eine Blockade des russischen Gases für die deutschen Industrieunternehmen und damit für die Arbeitsplätze in Deutschland bedeuten würde. Die Bereitschaft Deutschlands, sich selbst eine wirtschaftliche Depression aufzuerlegen, schwankte. Allerdings nicht bei seinen Politikern oder der EU-Bürokratie. Wenn die politischen Entscheidungsträger die Interessen der deutschen Wirtschaft und den Lebensstandard an die erste Stelle setzen würden, würden die gemeinsamen Sanktionen der NATO und die Front des neuen Kalten Krieges durchbrochen. Italien und Frankreich könnten diesem Beispiel folgen. Diese Aussicht machte es dringend erforderlich, die antirussischen Sanktionen aus den Händen der demokratischen Politik zu nehmen. Obwohl es sich um einen Gewaltakt handelt, hat die Sabotage der Pipelines die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und der NATO wieder beruhigt. Es besteht keine Ungewissheit mehr darüber, ob sich Europa von der US-Diplomatie lösen könnte, indem es den gegenseitigen Handel und die Investitionen mit Russland wieder aufnimmt. Die Gefahr, dass sich Europa von den Handels- und Finanzsanktionen der USA und der NATO gegenüber Russland lossagt, ist scheinbar auf absehbare Zukunft gebannt. Russland hat bekannt gegeben, dass der Gasdruck in 3 der 4 Pipelines sinkt und dass das Eindringen von Salzwasser die Rohre irreversibel korrodieren wird. Abstürzen! Einstürzen! Luft springen! Die Währung ist hier eine Waffe geworden. Wenn man sich anschaut, wie dies das Verhältnis zwischen dem US-Dollar und dem Euro beeinträchtigen wird, kann man verstehen, warum die scheinbar offensichtlichen Folgen eines Abbruchs der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, Italien sowie anderen europäischen Volkswirtschaften und Russland nicht offen diskutiert wurden. Die Lösung ist ein deutscher und in der Tat ein europaweiter wirtschaftlicher Zusammenbruch. Das nächste Jahrzehnt wird eine Katastrophe sein. Es mag Vorwürfe über den Preis geben, der dafür gezahlt wird, dass die europäische Handelsdiplomatie von der NATO diktiert wurde, aber die europäischen Staaten können nichts dagegen tun. Bislang erwartet noch niemand, dass sich die EU in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit rettet. Was erwartet wird, ist, dass der Lebensstandard der Bevölkerung sinkt. Die Exporte der deutschen Industrie und das Anziehen ausländischer Investitionen waren wichtige Faktoren, die den Wechselkurs des Euro stützten. Für Deutschland bestand der große Anreiz, von der D-Mark zum Euro zu wechseln, darin zu vermeiden, dass sein Exportüberschuss den Wechselkurs der D-Mark in die Höhe trieb und deutsche Produkte vom Weltmarkt verdrängten. Die Ausweitung der Eurozone auf Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und andere Länder mit Zahlungsbilanzdefiziten verhinderte einen Höhenflug des Euro. Das schützte die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Auf Ende! Abschluss! Der Wettbewerb der deutschen Industrie mit den Vereinigten Staaten endet, was der US-Handelsbilanz zugutekommt. Auf der Kapitalseite jedoch wird die Abwertung des Euro den Wert der US-Investitionen in Europa und den US-Dollar-Wert der Gewinne, die sie noch erzielen können, verringern, da die europäische Wirtschaft schrumpft. Die von den multinationalen US-Konzernen gemeldeten weltweiten Gewinne werden sinken. Am Dienstag vergangener Woche vergoss US-Außenminister Antony Blinken Krokodilstränen und erklärte, ein Angriff auf russische Pipelines sei in niemandes Interesse. Aber wenn das wirklich der Fall wäre, hätte niemand die Gasleitungen angegriffen. Was Blinken wirklich sagen wollte, war: Frag nicht, cui bono. Ich gehe nicht davon aus, dass die NATO-Ermittler über die Beschuldigung der üblichen Verdächtigen hinausgehen, die von den US-Beamten automatisch verantwortlich gemacht werden. Also Russland. Die US-Strategen müssen einen Plan haben, wie sie weiter vorgehen wollen. Sie werden versuchen, eine neoliberalisierte Weltwirtschaft so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Sie werden die übliche Masche für Länder anwenden, die ihre Auslandsschulden nicht bezahlen können. Der IWF wird ihnen das Geld leihen, um sie zu bezahlen, unter der Bedingung, dass sie die Devisen für die Rückzahlung aufbringen, indem sie privatisieren, was von ihrem öffentlichen Eigentum, ihren natürlichen Ressourcen und anderen Vermögenswerten übrig ist und sie an US-Finanzinvestoren und ihre Verbündeten verkaufen. Die große Sorge der US-Strategen ist, dass sich Staaten zu einer Alternative zu der von Washington entworfenen neoliberalen Ordnung zusammenschließen könnten. Die USA könnten das Problem nicht so einfach lösen wie die Sabotage von Nord Stream 1 und 2. Die Frage, ob diese Länder eine alternative neue Wirtschaftsordnung entwickeln können, um sich vor einem Schicksal zu schützen, wie es Europa in diesem Jahr für das nächste Jahrzehnt auferlegt wurde. Aufstellen! Notwendig, der Ukraine zu helfen und sie zu unterstützen. Unterstützen auch mit Waffen, auch mit schweren Waffen, damit sie ihr Recht auf Verteidigung wahrnehmen können. Brachte die Entschlossenheit unserer Kriegs- und Handelsmarine zum Ausdruck, alle Kräfte zur Erringung des Endsieges einzusetzen. Auch mit schweren Waffen. Mit dem Sein eines Verlierers im Rücken nicht mal eine Wand. Ich auf verbrannter Erde, ruhelos durchs Niemandsland. Die Kraft der Verzweiflung erhebt mich aus dem Staub. Hart trifft mich der nächste Tritt, hart schlag ich auf den Boden auf. Ich bin der Verfluchte, der sich am Glück verdient. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 242. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. ¡Es por la España! Das Spanien der Putschisten. Siebter Teil. In der letzten Folge hatten wir damit begonnen, die Interessen der imperialen Großmächte, sowohl der alten als auch der neuen aufstrebenden faschistischen, im Zusammenhang mit dem Spanischen Bürgerkrieg zu beschreiben. Werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf die Rolle Frankreichs und besonders Großbritanniens. Ein Sieg Frankos im Bürgerkrieg stellte also für die imperiale Stellung Frankreichs und Großbritanniens unter allen Umständen eine Bedrohung dar, da Spanien an den Routen, die beide Länder mit ihren kolonialreichen verbanden, eine strategisch wichtige Position einnahm. Aber obwohl die verstärkte Hilfe, die Franco von Deutschland und Italien erhielt, seit dem Frühjahr 1937 in britischen Regierungskreisen Besorgnis erregte, war diese Sorge nie so groß, dass sie zu einer Infragestellung der Politik der Nichteinmischung geführt hätte. Es wird häufig darauf hingewiesen, dass führende britische Politiker das Ausmaß der deutschen Wiederaufrüstung deutlich überschätzt und deshalb die Möglichkeit ausgeschlossen hätten, Hitler wegen seiner Aktivitäten in Spanien Widerstand entgegenzusetzen. Doch diese Annahme impliziert ein Dilemma, das es so nie gegeben hat. Obwohl Großbritannien während des Bürgerkriegs vergeblich versuchte, Italien von Deutschland zu lösen, scheint in der britischen Regierung fast niemand auf die Idee gekommen zu sein, dass ein mit faschistischer Unterstützung errungener Sieg Frankos für die britischen Interessen eine Bedrohung darstellen könne. Die meisten verantwortlichen britischen Politiker hielten ihren eigenen Glauben an den christlichen Gentleman Franco offenbar für eine Art Heilmittel, das sie vor etwaigen Gefahren schützte. Anscheinend rechneten sie damit, dass der erforderliche Wiederaufbau Spaniens nach dem Bürgerkrieg Franco zu einem Einvernehmen mit Großbritannien zwingen werde und wenn auch nur, weil er gezwungen sein würde, Kredite aufzunehmen, die nur die Londoner City bereitstellen konnte. Als letztes Mittel blieb schließlich noch die Möglichkeit, eine Seeblockade über Spanien zu verhängen. Diesem britischen Kalkül lag freilich die unausgesprochene Annahme zugrunde, dass die alte finanzpolitische Weltordnung durch die imperialen Ambitionen des Dritten Reiches und seine kontinentalen oder sogar globalen Eroberungspläne nicht weiter tangiert werde. Gegen diese lebensgefährliche Selbstgefälligkeit erhoben sich nun ganz vereinzelt ein paar Stimmen. So trat etwa im Februar 1938 Anthony Eden als Außenminister zurück, ein Schritt, der in der britischen Politik keine größeren Erschütterungen auslöste. Erst sehr spät, nämlich Ende 1938, sprach Winston Churchill sich öffentlich dafür aus, die von der Nichtintervention in Spanien ausgehende Beschwichtigungspolitik gegenüber Deutschland und Italien aufzugeben. In ausdrücklichem Widerspruch zu der in der konservativen Partei herrschenden Mehrheitsmeinung ließ er durchblicken, dass Großbritannien mit dieser Politik lebenswichtige strategische Fragen den Interessen seiner herrschenden Klasse unterordne. Francos enges Bündnis mit den beiden führenden faschistischen Staaten, aber auch die Gründung einer einzigen, wenigstens nominell faschistischen Staatspartei Movimiento, brachte ihn mit jener Institution in Konflikt, die seine größte politische Stütze war, der katholischen Kirche. Die spanische Kirche und der Vatikan sahen die radikalen Züge des Faschismus mit Unbehagen, vor allem seine Überhöhung des Staates, die eine Bedrohung für ihre eigene Kontrolle über die Gläubigen darstellte. Überdies verurteilte die katholische Kirche den Atheismus und den Rassismus der NS-Ideologie. Am 14. März 1937 gab Papst Pius XI. Deshalb die Enzyklika mit brennender Sorge heraus, in der er Hitlers Faschismus öffentlich anprangerte. Für Franco hätte der Zeitpunkt kaum ungünstiger sein können. Gerade 2 Wochen zuvor hatte er seinen Feldzug gegen das Baskenland eröffnet, bei dem er auf deutsche Luftunterstützung angewiesen war. Da er es sich nicht leisten konnte, den Unwillen der Naziführung zu erregen, verhinderte er die Veröffentlichung der Enzyklika auf dem Territorium der Rebellen. Die militärische Führung übersah auch geflissentlich, dass die Phalange von den Nazis verfasste Verunglimpfungen des päpstlichen Sendschreibens unter die Leute brachte. Die hohe spanische Geistlichkeit stand jedoch weiterhin unerschütterlich hinter Franco. Da sich die Kirche in ihrer Ablehnung des Rationalismus, der Freimaurerei, des Liberalismus, des Sozialismus und des Kommunismus mit dem Frankismus einig wusste, waren die ideologischen Übereinstimmungen zwischen beiden Richtungen viel größer als die Differenzen. Die Erinnerung an die gegen den Klerus gerichteten Gewaltausbrüche in der republikanischen Zone hatte in der spanischen Kirche zudem den Aufstieg konservativer Kräfte begünstigt. Diese Kräfte waren entschlossen, die liberale, säkuläre Republik zu begraben, da sie in ihr eine Bedrohung ihrer eigenen politischen Stellung und ihrer kulturellen Werte sahen. Franco eröffnete die Möglichkeit, dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Mag der Schulterschluss zwischen Kirche und Diktatur auf den ersten Blick auch an das klassische Bündnis zwischen Thron und Altar erinnern, so begründete er jedoch in Wahrheit eine völlig neue Situation. Denn er bot der Kirche die Chance, ihren Einfluss mittels der neuen disziplinarischen Funktionen, die ihr im Franco-Staat zufielen, sogar noch auszuweiten. Auch beschränkte sich dieser Machtzuwachs nicht allein auf die angestammten Domänen der Kirche, also das Bildungswesen und die Zensur. Vielmehr übernahm die Geistlichkeit fortan auch in Gefängnissen, Besserungsanstalten und Erziehungsheimen leitende Funktionen. Im Gegensatz zur katholischen Kirche Spaniens musste der Vatikan selbst sehr behutsam vorgehen. Obwohl Rom mit der frankistischen Sache sympathisierte, musste es natürlich stets das Schicksal der Katholiken im republikanischen Spanien im Auge behalten. Hinzu kam, dass der Katholizismus insgesamt Schaden nehmen konnte, wenn seine Stärke in Spanien allgemein als das Ergebnis des frankistischen Eroberungsfeldzuges wahrgenommen wurde. »Ihr werdet siegen, Benzer«, aber niemals überzeugen, Convencer. Dieser im Oktober 1936 als Widerrede gegen den Schlachtruf der Rebellen »Es lebe der Tod, viva la muerte« geäußerte Ausspruch des katholischen Philosophen Miguel de Unamuno umreißen das ganze Dilemma des Vatikans. 2 Monate später war der Philosoph in der Rebellenhauptstadt Salamanca gestorben, wo er unter Hausarrest gestanden hatte. Auch die diplomatischen Aktivitäten, die der Vatikan im weiteren Verlauf des Bürgerkriegs entfaltete, offenbarten immer wieder dieses Dilemma. Die römische Kurie brach die Beziehungen zur Republik offiziell nicht ab, sondern intensivierte sie im späteren Verlauf des Krieges sogar noch. Außerdem unternahm der Vatikan 1937 mehrere erfolglose Versuche, zwischen Franco und den Basken ein Friedensabkommen auszuhandeln. Und besonders bezeichnend ist, dass der Vatikan volle diplomatische Beziehungen mit Francos Spanien erst aufnahm, als im Frühjahr 1938 der Sieg der Putschisten unmittelbar bevorzustehen schien. Franco und seine Berater arbeiteten hart daran, die traditionellen und die modernen Komponenten der eigenen Machtbasis in Übereinstimmung zu bringen. Besonders deutlich wurde dies, wenn bei feierlichen Anlässen die Embleme des Faschismus neben denen des imperialen und des autoritär-katholischen Spanien der Vergangenheit gezeigt wurden. Nach Auffassung zahlreicher Historiker weist die wichtige Rolle der katholischen Kirche in diesem Kontext darauf hin, dass der Frankismus als eine altmodische Form der Diktatur zu definieren ist. Er schaffe die Massendemokratie ab, ohne dabei auf spezifisch moderne Mittel der Machtausübung zurückzugreifen. Die Phalange, die sich ausdrücklich zum Faschismus bekannte, spielte zwar im frankistischen Regime stets eine untergeordnete, wenn auch wichtige Rolle, doch gibt es noch andere Antworten auf die Frage nach dem Wesen des Frankismus. Alle politischen Kräfte, die ihn ausmachen, hatten eines gemeinsam. Sie lehnten die parlamentarische Demokratie und den Verfassungsstaat als bösartige Symptome eines liberalen Zeitalters rundheraus ab. Während die traditionellen Konservativen davon ausgingen,

seit 1998 im Äther. Niemandsland. Niemandsland. Well, I'm grinding my life out, steady and sure. Ja, Bob Dylan wird in den Straßen von Berlin sein. Im Rahmen seiner Neverending Tour kommt der Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan für 3 Konzerte nach Berlin. Durch wie viele Straßen muss ein Mensch gehen, um all seinen künstlerischen Eingebungen zu folgen? Schwer zu sagen. Literaturnobelpreisträger Bob Dylan hat früh damit begonnen und nie aufgehört. Irgendwann, Mitte der 70er Jahre, kreuzte eine junge Frau mit langen roten Haaren und einer Violine unterm Arm seinen Weg in Manhattan. Dylan sprach sie an und fragte, ob sie das Instrument, das sie mit sich führe, gut spielen könne. Die Frau zögerte und bejahte, woraufhin er sie gleich zu einer Bandsession einlud. Keine Vorgaben, keine Noten. Sie solle einfach nur spielen. Später stand noch ein Konzertbesuch auf dem Programm. Der Bluesmusiker Muddy Waters spielte. Dylan machte ein wenig mit und stellte Scarlett Rivera, so hieß die Violinistin, zu ihrer eigenen Verblüffung als neues Bandmitglied vor. Der Rest ist Popgeschichte. Scarlett Riveras Spiel erklingt auf Dylans Album Desire, eines seiner besten. Die Eingebungen wechselten oft die Straßenseite. Bob Dylan spielt, singt, schreibt und malt. Seit einiger Zeit ist er auch Schmiedekünstler. Das Motiv eines Etiketts für einen Bourbon-Whisky, den er unter dem Namen Heaven's Door herstellen lässt, hat er selbst entworfen. Mehr als 250 seiner im Laufe der Jahre entstandenen Gemälde wurden 2019 im Modern Art Museum in Shanghai ausgestellt. Sie atmen den Geist amerikanischer Mythen und senden Grüße an den Malerkollegen Edward Hopper und den Dramatiker-Freund Sam Shepard. In dieser Woche kommt der 81-jährige Dylan nach Berlin-Friedrichshain. Genauer gesagt Friedrichshain-Kreuzberg. Von Mittwoch bis Freitag gibt er 3 Konzerte in der Verdi Music Hall im Rahmen seiner Neverending Tour, für die er sein letztes Album Rough and Rowdy Ways im Gepäck hat. Waren Dylans Konzerte hinsichtlich der Stückauswahl früher wahre Wundertüten, so folgen sie seit einiger Zeit einem festgelegten Script. Es beginnt mit Watching the River Flow und endet mit Every Grain of Sand. Der Fluss des Lebens und die Sandkörner, die allein Gott gezählt haben mag. Keine Überraschungen also. How I made it back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been to hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll handle you this. Show me your moral virtue first. Hear me holler, hear me moan. I pay in blood, but not my own. You bet your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury without to raise. I drink my fill and sleep alone. I paid in blood, but not my own. Niemandsland Historia. Viva la muerte. La tragedia de la guerra civil española. Capítulo 1. Hotel Florida. Verdad, amor y muerte en la guerra civil. En un infierno de terror fascista, ahoguen en... Hemingway necesitaba un éxito. Martha Gellhorn quería vivir peligrosamente. Barea sentía que su vida era una contradicción. Ilsa Kulchar vivía para sus ideas. Gerda Taro y Robert Capa soñaban con partir de cero. Los seis, cada uno con su equipaje y su modo de mirar, llegan a Madrid y pasan por el Hotel Florida, donde se reunían los periodistas extranjeros, los fotógrafos, los espías, los militares, bajo el estruendo de las bombas, en una guerra que los cambió a todos para siempre. Hotel Florida no es un estudio académico ni una ficción. Es una reconstrucción basada en cartas, diarios y memorias, documentos oficiales, películas, biografías, historias y noticias de la época. Un gran fresco de la guerra civil española, día a día, personaje a personaje. Una guerra sobre la que se han escrito cientos de libros, pero ninguno como este. Amanda Bale, Hotel Florida. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la opresión. En una nota de la autora, escribe señora Bale sobre su libro. «Es muy peligroso escribir la verdad durante una guerra», dijo Ernest Hemingway, «y llegar a averiguar la verdad es mucho más peligroso aún». Hotel Florida trata de ese peligro y de cómo se enfrentaron a él tres parejas cuyos pasos se cruzaron en Madrid mientras cubrían la guerra civil española. Hemingway y su compatriota y también escritora Martha Gellhorn, los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro y Arturo Barea e Ilse Kulchar, encargados de la Oficina de Censura de Prensa Extranjera de Madrid. Este libro también trata de dilucidar si, para cada uno de ellos, descubrir la verdad supuso un hecho tan importante como revelarla al mundo, a los demás o a sí mismos. Desde su inicio en 1936, cuando una sublevación militar de inspiración derechista y conservadora llevó a cabo un golpe militar contra el gobierno legítimo de izquierdas, la Guerra Civil Española se convirtió en un punto candente de la historia. Como escribió en su autobiografía uno de sus más ardientes propagandistas, el periodista inglés Claude Coburn, casi nadie puede estar de acuerdo con las generalizaciones que se han hecho sobre la guerra civil. Y yo mismo estoy en desacuerdo con buena parte de las que hice en su día. Una guerra que pareció empezar como un enfrentamiento entre los desposeídos y los poderosos acabó convirtiéndose en un reflejo de conflicto ideológico mundial que desembocaría, apenas unos meses después del final de las hostilidades en España, en la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto la engulló rápidamente, y en semejante contexto la línea de sombra que separaba la verdad de la mentira se volvió muy porosa. Tu amigo podía ser tu enemigo, y la franqueza podía hacer que lo mataran a uno, o que mataran a alguien. Moverse en tal escenario era una tarea delicada para los periodistas que pudieron cubrir esta guerra de una forma mucho más fiable y exhaustiva que ningún otro conflicto anterior y, sin duda, con mucha más libertad de la que dispusieron durante la Gran Guerra de 1914 a 1918, en la que, como señalaba Philip Knightley en Corresponsales de Guerra, su historia del reporterismo bélico, los periodistas y los fotógrafos no estaban autorizados a visitar el frente. Con millones de lectores, espectadores y oyentes pendientes de las noticias que se difundían por la radio, los documentales, los noticieros cinematográficos y las revistas ilustradas, España se convirtió en el lugar donde se podían forjar grandes reputaciones o incluso grandes fortunas. Pero los que cubrían las noticias solían ser extranjeros y cuando la guerra terminó, si habían sobrevivido, pudieron regresar a sus casas y disfrutar de su reputación o su fortuna. Su posible tergiversación de la verdad, de un lado o de otro, tuvo muy pocas consecuencias en su vida. Los españoles, en cambio, al menos los que se mantuvieron fieles a la República, no corrieron la misma suerte. Hotel Florida no es una historia de la Guerra Civil Española. Ya hay muchas, y de todos los colores del espectro ideológico, por lo que yo, dice la señora Amanda Bale, no tendría nada nuevo que aportar. Aquí abordo un examen en clave narrativa de mis 6 personajes, así como de algunos de sus colaboradores más cercanos, procurando ofrecer una perspectiva contrastada y en primer plano de sus destinos entrecruzados durante la guerra. Pero a pesar de que Hotel Florida es una narración y no un estudio académico, no se trata de una ficción, ni siquiera de una ficcionalización. Es una reconstrucción basada en cartas, diarios y memorias personales, publicadas o inéditas, además de en documentos oficiales, bobinas de película recuperadas, biografías fidedignas, historias y noticias de la época que se citan con detalle en la bibliografía. Estas fuentes, algunas de las cuales solo han sido accesibles en estos últimos años, me han permitido, sigue la señora Bale, ofrecer una versión diferente de unos hechos que se habían venido interpretando de otro modo, pero he confinado el análisis de las distintas versiones para aquellos que estén interesados en ellas en las notas finales del libro, a fin de preservar la frescura de la narración. En su poema, Recordando los años 30, Donald Davy escribió que su propia generación, la posterior a la Segunda Guerra Mundial, rechazaba el compromiso apasionado de la anterior como si éste fuera el fruto de un simple interés por el suspense intelectualoide, inclinándose a cambio por un tono neutral en la acción política y en la escritura. Pero aún así, Davy se preguntaba si no habría sido mejor hallar una postura admirable o absurda, en vez de ser incapaces de ver al héroe en una nube de polvo. Espero que en estas páginas se disuelva la nube de polvo y se hagan visibles los héroes, al menos los que lo fueron de verdad. Amanda Bale. Pues bien, a partir de ahora, Niemandsland va a ofrecer a sus oyentes, de vez en cuando, un capítulo de este apasionante libro, Hotel Florida, Verdad, Amor y Muerte en la Guerra Civil, de la señora Amanda Bale, publicado en España en el año 2014, bajo el título Hotel Florida, Verdad, Amor y Muerte en la Guerra Civil. La edición original en inglés se llama Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, publicado en la editorial Ferrer, Strauss & Giroux, Nueva York, New York. La traducción va a cargo del señor Eduardo Jordá. Una producción de Niemandsland, Contrabanda FM 2022. ¡No pasarán! ¡Pasaremos! Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer. Er sieht an sich heran, wirkt ziemlich abgeschabt. Ein Coupon von Sunnyfair gleitet in die Hand, als ich durch das Drehkreuz geht, sich gegenübersteht und in den Spiegel schreit: Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schön. Sie sieht vom Balkon herab an diesem Neujahrstag, an dem das Alte stirbt, noch nichts geboren wird. Gebete zynisch bleiben, zieht es durch Kitt und Scheiben, auf die sie haucht und schreit: Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schön. Dann hat's ein Feuerwerk sich in die Luft verirrt, das in den Himmel schreit. Sieht auf dich herab, du liest im Horoskop, sie können erleichtert sein, man wird ihnen bald verzeihen, als ein kleines Kind über die Hecke springt und an die Wände schreit: Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schön. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg in uns, in mir. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland für die Wochen vom 10. bis zum 24. Oktober 2022. Thema Berlin-Wahl. Die Ampel strebt eine Teilwiederholung der verunglückten Wahlen an. Berlin. Wegen zahlreicher organisatorischer Probleme bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin will die Ampelkoalition die Abstimmung dort in rund 300 der knapp 2300 Wahllokale wiederholen lassen. Dabei beschränken wir uns auf die Zweitstimmen, sagte der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Einen entsprechenden Vorschlag der Koalitionsvertreter im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags schickte Fechner am Nachmittag an die Vorsitzende Daniela Ludwig von der CSU. Der Ausschuss soll darüber im Oktober abstimmen. Da die Ampelparteien im Wahlprüfungsausschuss die Mehrheit stellen, ist davon auszugehen, dass der Vorschlag von dem Gremium beschlossen wird. Darüber muss dann noch das Parlament abstimmen. Bundeswahlleiter Georg Thiel hatte eine Wahlwiederholung in 6 von 12 Berliner Wahlkreisen gefordert. Thema NATO-Krieg, ja oder nein? Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat seine Aussage, dass sich Deutschland mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Krieg befindet, natürlich wieder zurückgenommen. Das heißt, relativiert. Die Bundesrepublik sei natürlich keine Kriegspartei. Wir sind nicht im Krieg, aber wir unterstützen die Ukraine nach Kräften, sagte Lauterbach am Dienstag dem Sender RTL-NTV. Er hat am Wochenende bei Twitter geschrieben, dass sich Deutschland im Krieg mit Putin befinde, also mit einer Person. Thema Protestkultur in Deutschland. Gera. Am Montagabend haben vor allem in den ostdeutschen Bundesländern erneut Demonstrationen gegen die Teuerung und die Politik der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stattgefunden. In vielen Fällen organisiert und dominiert von rechten Organisationen. Im ostthüringischen Gera gingen dabei nach Polizeiangaben rund 10.000 Menschen auf die Straße. An der Demonstration nahm auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke teil. Thema Umweltzerstörung, Zerstörung des Planeten, dreckiger Deal, Lützerath vor der Zerstörung, Düsseldorf. Der Energiekonzern RWE wird die Braunkohleverstromung 2030 beenden und damit 8 Jahre früher als ursprünglich geplant, wie es eine Vereinbarung mit dem Bundeswirtschaftsministerium sowie dem NRW-Wirtschaftsministerium vorsieht. Die Kohlemenge aus Garzweiler werde damit etwa halbiert, hieß es in der Mitteilung vom Dienstag. 2 Kraftwerksblöcke, die Ende des Jahres stillgelegt werden sollten, bleiben bis zum Frühjahr 2024 in Betrieb. Und schließlich sollen die Vorkommen unter der Siedlung Lützerath im rheinischen Revier partout gefördert, die Häuser abgerissen werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen sprach von einem guten Tag für den Klimaschutz. Katharina Dröge aus der Grünen Bundestagsfraktion lobte den wahnsinnig wichtigen Schritt und fügte an, das Vorziehen des Ausstiegs aus der Braunkohle im Osten sei der nächste. Der Bund hingegen, BUND, nannte das geplante Ende von Lützerath eine Katastrophe und forderte den Erhalt der Siedlungen. Die Bewegung Fridays for Future kritisierte die Entscheidung zu Lützerath ebenfalls auf das Schärfste. Das Bundeswirtschaftsministerium habe hinter verschlossenen Türen einen dreckigen Deal mit dem Konzern gemacht. Weltlehrertag. Lehrermangel in der BRD. Das gibt's schon seit langem. Pädagogen verdienen gut, aber haben keine Zeit für Schüler. Verbände fordern kleinere Klassen und Teamarbeit. Anzeichen der Besserung? Im vergangenen Jahr hätten mehr angehende Lehrerinnen und Lehrer ihr Studium abgeschlossen, meldete das Statistische Bundesamt am Vortag des Weltlehrertages, der an diesem Mittwoch begangen wird. Mit rund 28.900 Absolventen seien das etwa 3,8% mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Da waren es 27.900. Schaut man genauer hin, so sind zahlreiche Prüfungen 2020 ins Folgejahr verschoben worden. Und im 10-Jahres-Vergleich sind die Absolventenzahlen unter den Lehramtsstudierenden sogar um 13,8% zurückgegangen, wie die Behörde in Wiesbaden mitteilte. Tatsächlich fehlen derzeit 20.000 bis 30.000 Lehrkräfte, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW und der Verband Bildung und Erziehung VBE am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erinnerten. 160.000 werden es laut Berechnungen des VBE bis 2035 sein, wenn die Bedarfe für die bereits beschlossenen Reformmaßnahmen Ganztag, Inklusion und die Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen, also arme Kinder, in der Kalkulation einbezogen würden. Am Geld liegt der Mangel an Pädagogen nicht. Lehrkräfte in der BRD gehören im internationalen Vergleich zu den Spitzenverdienern. Nur in Luxemburg sei ihr Verdienst noch besser, erklärte Andreas Schleicher, Direktor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, am Dienstag in Berlin. Die OECD untersuchte für die Studie Bildung auf einen Blick 2022 den Bildungsbereich in 45 Ländern. In den Jahren 2015 bis 2021 sei die Bezahlung von einem sehr guten Stand auf einen noch besseren Stand gehoben worden, sagte Schleicher. Zugleich liege die Zahl der Unterrichtsstunden unter dem internationalen Durchschnitt. Den Lehrermangel in der BRD erklärte Schleicher mit fehlender Arbeit im Team, zu wenigen Möglichkeiten der individuellen Arbeit mit Kindern und zu wenigen Entwicklungsmöglichkeiten. Zum Vergleich, in Finnland gäbe es trotz schlechterer Bezahlung mehr Bewerber auf eine Stelle. Die Geldsituation habe sich verbessert, sagte auch Jörg Engel, der seit 20 Jahren Deutsch und Biologie unterrichtet, während einer Streikdemonstration von Berliner Lehrkräften vergangene Woche Mittwoch gegenüber der Jungen Welt. Bessere Bedingungen durch kleinere Klassen wären nötig. Bei 15 herausfordernden Schülern in einer 7. Klasse mit 27 Kindern könne man nicht allen gerecht werden, sagte der Pädagoge, der seit nunmehr 12 Jahren an einer integrierten Sekundarschule in Neukölln unterrichtet. Herausfordernde Schüler ist ein Euphemismus der modernen Journalistensprache und bedeutet frech, ungezogen, störend und absolut unmotiviert. Und können natürlich zum großen Teil noch nicht mal Deutsch. So wären ein guter Anfang für die meisten Pädagogen vermutlich kleinere Klassen. Das betonte auch die GEW-Vorsitzende Maike Finnen am Dienstag. Wir müssen den Teufelskreis aus hoher Belastung durch Lehrkräftemangel und Lehrkräftemangel durch hohe Belastung durchbrechen, sagte sie. Dafür sollten die Arbeitszeit gesenkt, die Klassen kleiner und der Gesundheitsschutz verbessert werden. Um Reformen wie den Ausbau von Ganztagsschulen und der Inklusion zu stemmen, fordert die GEW außerdem mehr multiprofessionelle Teams aus Sozialarbeitern, Erziehern und Lehrkräften. In Berlin streiken die Lehrer für diese Forderungen seit mehr als einem Jahr immer wieder. Ich verlas einen Artikel aus der Tageszeitung Junge Welt, erschienen am heutigen 5. Oktober. Der Artikel stammt von Susanne Knütter. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Werfen wir einen Blick auf die Ostfront. Da ist Deutschland natürlich sehr aktiv. Baerbock ist in Warschau. Reparationen werden abgelehnt. Das Bündnis gegen Russland wird weitergeschmiedet. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von Bündnis 90 Die Grünen hat die polnischen Reparationsforderungen an die Adresse der BRD zurückgewiesen. Bei einem Besuch in Warschau sagte sie am Dienstag, das Thema sei für die Bundesregierung im finanziellen Sinne abgeschlossen, obwohl die Bundesrepublik sich selbstverständlich zu ihrer historischen Verantwortung für Krieg und Besatzungsterror bekenne. Auf moralischer Ebene könne es nie einen Schlussstrich geben, sagte Baerbock. Zuvor hatte die polnische Regierung den bundesdeutschen Nationalfeiertag am 3. Oktober zum Anlass genommen, ihre Forderungen in einer diplomatischen Note zu bekräftigen. Inhalt war die Aufforderung an Berlin, über die Reparationen in Verhandlungen einzutreten. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau kommentierte die Aussage Baerbocks mit den Worten, er hoffe, der deutsche Standpunkt in der Frage werde sich entwickeln. Polen verlangt, Achtung, von der BRD etwa 1,3 Billionen Euro als Entschädigung für die materielle Zerstörung und menschliche Verluste aus der deutschen Besatzungszeit von 1939 bis 1945. Inhaltlich wurde an dem Anfang September vorgelegten Gutachten zur Begründung der Forderungen aus Warschau unter anderem kritisiert, dass polnische Pogrome an Juden mit einbezogen worden sind. Der Vorsitzende des Komitees, das das Dokument verfasst hat, begründete dies damit, dass die Nazis die angegriffenen Juden hätten schützen müssen. Naja, die wollen Geld, eine Menge sogar. Im Übrigen habe die BRD in diesem Zusammenhang bereits Zahlungen an Israel geleistet, so die Kritik. Baerbock verband ihre Ablehnung der Reparationsforderungen mit öffentlichen Mahnungen an Polen, es möge die Erfolge der Einheit Europas in der EU und der zwischen beiden Ländern gewachsenen Herzensfreundschaft von Millionen von Menschen nicht in Frage stellen. Überdies bräuchten Polen und Deutschland einander heute mehr denn je, da sie gemeinsam den Freiheitskampf der Ukraine unterstützten. Baerbock zeigte sich dabei demonstrativ unbeeindruckt von den russischen Ankündigungen, bei künftigen Angriffen auf sein Territorium auch den Einsatz von Atomwaffen nicht auszuschließen. Man werde sich von solchen Drohungen, die nicht zum ersten Mal vorgekommen seien, nicht abschrecken lassen. Tja, die weiß ja, die Amerikaner haben auch Atombomben. Das heißt, wenn die erste Atombombe auf Berlin gefallen ist, dann wird Baerbock bei beiden anrufen und ihn bitten, auch eine auf Moskau zu werfen. Eine weitere Meldung zum Thema Krieg. Noch nie wurde in den letzten Jahrzehnten ein Land so hochgerüstet wie die Ukraine. Washington. Die US-Regierung hat weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Wert von 625 Millionen US-Dollar angekündigt. Das Paket beinhalte unter anderem weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, Munition und gepanzerte Fahrzeuge, wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte. Bei dem Rüstungspaket für die Ukraine handelt es sich dem US-Außenministerium zufolge um Bestände des Verteidigungsministeriums. Damit erhöhe sich die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine seit Beginn der Biden-Amtszeit auf einen Gegenwert von insgesamt 17,5 Milliarden Dollar. Erst vergangene Woche hatte die US-Regierung ein Rüstungspaket im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar zugesagt. Die rechnen natürlich mit einem langen Krieg, der beide Seiten schwächt, sowohl Europa als auch Russland. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Auch in Richtung China wird ordentlich provoziert und gestachelt und gestichelt. Deutsche Abgeordnete setzen den Taiwan-Besuch fort. Taipeh, unter Missachtung des Ein-China-Prinzips, setzt sich eine Gruppe deutscher Parlamentarier für eine Mitwirkung Taiwans in internationalen Organisationen ein. Es sei irrwitzig und sehr dumm, die Insel von Organisationen wie der Zivilluftfahrtorganisation ICAO oder der Weltgesundheitsversammlung WHA, World Health Association, auszuschließen, sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Freundeskreises für die Beziehungen zu Taiwan, Klaus-Peter Wilch von der CDU, der DPA, am Dienstag in Taipeh. Die 6 Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen setzten ihren 5-tägigen Besuch in Taiwan am Dienstag mit Gesprächen mit Parlamentschef Yu Si-kun und taiwanesischen Abgeordneten fort. Thema Kopfabschneideregime. Saudischer Kronprinz pocht auf Immunität. Washington. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sieht sich durch die jüngst erfolgte Ernennung zum Ministerpräsidenten seines Landes, er hat diese Ernennung selbst vorgenommen, vor einer möglichen Strafverfolgung in den USA geschützt. Das geht aus einem Schriftstück seiner Anwälte vom Montag Ortszeit bezüglich des Rechtsstreits um die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hervor. Vor 4 Jahren hatte dessen Verlobte Hatice Cencic in den USA Klage gegen Bin Salman und andere eingereicht, denen sie eine Beteiligung an dem Mord vorwirft. Die Anwälte Bin Salmans forderten am Montag aufgrund der Immunität ihres Mandanten, das Gericht auf die Klage abzuweisen. Naja, der Mann braucht sich keine Sorgen zu machen, er ist ein großer Freund der westlichen Wertedemokratien und liefert Öl und Gas. Also bitte, Freunde! Friends. Die Ukraine verbietet inzwischen Verhandlungen mit Moskau, Kiew. In der Ukraine sind Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verboten worden. Ein entsprechendes Dekret, des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky wurde am Dienstag auf dessen Webseite veröffentlicht. Dem ging eine Entscheidung des Rates für Sicherheit und Verteidigung voraus. Zelensky leitet den Rat, bestehend aus Regierungsmitgliedern und den Chefs von Armee und Geheimdiensten. Er hatte den Schritt bereits am vergangenen Freitag angekündigt. Aus dem Kreml in Moskau hieß es dazu: Jetzt warten wir entweder auf einen Positionswechsel des jetzigen Präsidenten oder wir warten auf den künftigen Präsidenten der Ukraine, der seine Positionen im Interesse des ukrainischen Volkes ändern wird, sagte der Sprecher des Präsidialamts Dmitri Peskov der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Thema Naturkatastrophen. Ungeachtet der Fortschritte nach Durchzug von Hurrikan Ian in Kuba. Westliche Medien betonen Proteste wegen Stromausfällen. Schäden und Opferzahl in USA sind enorm. Hurrikan Ian hat in der vergangenen Woche auf Kuba und in den USA schwere Schäden angerichtet. Während CNN am Montag Ortszeit meldete, dass durch den Sturm mindestens 100 Menschen in Florida und 4 in North Carolina ums Leben gekommen sind, liegt die Zahl der Todesopfer in Kuba im unteren einstelligen Bereich. Ein Grund dafür ist das weltweit als vorbildlich geltende System der Hurrikanprävention und der effiziente Katastrophenschutz auf der Insel. Westliche Medien stellten allerdings nicht das, sondern einzelne Proteste in Kuba heraus, weil die Reparaturarbeiten an den Stromleitungen zu lange dauerten. Als der Tropensturm am 27. September mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde den Westen der Insel verwüstete, war die Versorgung im ganzen Land zeitweise zusammengebrochen. Auf den Straßen Havannas regt sich der Protest, berichtete Spiegel Online daraufhin am Sonnabend unter der Überschrift »Stromausfälle schüren Wut auf Kubas Regierung«. Eine Meldung der Nachrichtenagentur Prensa Latina, der zufolge über 98% der Hauptstadt bereits am Montag wieder mit Elektrizität versorgt waren, fand in westlichen Medien natürlich keine Beachtung. In der Provinz Artemisa waren laut Prensa Latina Anfang der Woche allerdings erst rund 65% der Stromversorgung wiederhergestellt, während in Pinar del Rio nur 10,4% der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität hatten. Der Minister für Energie und Bergbau, Nicolás Liban Arronte, kündigte an, dass die Reparaturbrigaden angesichts der Fortschritte in Havanna und Artemisa nach Pinar del Rio, dem am stärksten betroffenen Gebiet, weiterziehen. Am Wochenende versammelten sich in Miami rechte Exilkubaner unter dem Motto: Wenn Kuba auf der Straße ist, sind wir es auch. Mit ihrem Aufmarsch wollten die Contras nicht gegen die 5 Tage nach dem Durchzug des Hurrikans in vielen Teilen der USA des US-Bundesstaates noch immer herrschenden Stromausfälle protestieren, sondern ihre Solidarität mit den Demonstrationen in Kuba bekunden, berichtete das staatliche US-Propagandaportal Martí Noticias am Montag. Dabei herrscht örtlichen Medien zufolge in den Küstenstädten Naples, Cape Coral und Fort Myers noch immer der Ausnahmezustand. Immer wieder werden Tote aus den Trümmern geborgen. Nach Angaben der Webseite Power Outrage US waren in Florida Anfang der Woche noch etwa 500.000 Haushalte und Unternehmen ohne Strom. In einigen Orten werde es mindestens einen Monat lang nicht möglich sein, die Versorgung wiederherzustellen. Das sagte Roger Desalais, der Bezirkschef von Lee County. Derweil wird die Kritik immer lauter, dass US-Behörden die Evakuierung zu spät angeordnet hatten. So berichtete die New York Times, die Bürger in Lee County hätten eine derartige Aufforderung erst einen Tag nach anderen Landkreisen erhalten. Das County im Südwesten von Florida, in dem auch die Stadt Fort Myers liegt, wurde vom Hurrikan mit am stärksten getroffen und hat nach Angaben von Sheriff Carmine Marcheno mindestens 54 Todesfälle zu beklagen. Während Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel sich bereits am Dienstag vergangener Woche in den Katastrophengebieten persönlich über das Ausmaß der Schäden informierte, kündigte US-Präsident Joseph Biden für diesen Mittwoch einen Besuch in Florida an. Am Montag hatte Biden Puerto Rico bei einer Stippvisite Finanzhilfen in Höhe von 60 Millionen US-Dollar versprochen. Dort sind laut dem US-Magazin Politico 2 Wochen, nachdem Hurrikan Fiona die Insel heimgesucht hat, noch immer mehr als 200.000 Menschen ohne Strom. Hola, ja es octubre, Niemandsland. Contrabanda 91.4 de la FM. Die letzte Meldung im heutigen Katastrophenblock im Niemandsland kommt aus dem Iran. Beziehungsweise aus Paris. Französische Stars schneiden sich aus Solidarität mit Iranerinnen die Haare ab. Da sieht man Isabelle Huppert, Isabelle Adjani und Juliette Binoche, wie sie zur Schere greifen. Die gesamte französische Filmindustrie bekundet öffentlich ihre Unterstützung für die iranischen Frauen. Aus Solidarität mit den gegen Repressionen demonstrierenden Frauen und Mädchen im Iran haben sich mehr als 50 französische Schauspielerinnen und andere prominente Frauen Haarsträhnen abgeschnitten. Für die Freiheit, sagt Juliette Binoche am Anfang eines gut 2 Minuten langen Videos, das am Mittwoch unter dem Hashtag Hair for Freedom auf Instagram gepostet wurde. Dann fasste die Schauspielerin ihre Haare mit einer Hand zusammen und schneidet sich vor der Kamera etwa 15 cm ihres Zopfes ab. Unterlegt ist das Video mit dem Widerstandslied Bella Ciao, das weltberühmte Lied der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, gesungen in Farsi von iranischen Aktivistinnen. Auch die Schauspielerinnen Isabelle Adjani, wie gesagt, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg und Isabelle Huppert greifen in dem Video zur Schere und schneiden einige Strähnen ihrer Haare ab. Ebenso sind die Sängerinnen Jane Birkin und Angèle im Video zu sehen. Laut Abspann hat der französische Anwalt Richard Sédillot die Aktion initiiert. Seit dem Tod von Mascha am 16. September protestieren im Iran Menschen, angeführt von Frauen, unter Einsatz ihres Lebens. Diese Menschen hoffen nur auf den Zugang zu den wichtigsten Freiheiten. Diese Frauen und Männer bitten um unsere Unterstützung. Ihr Mut und ihre Würde verpflichten uns zum Handeln, heißt es in einer Erklärung, die dem Video beigefügt ist. Das Video endet mit einem Bild der französisch-iranischen Künstlerin und Regisseurin Marjan Satrapi, die sich in ihrer preisgekrönten Graphic Novel und Spielfilmverfilmung Persepolis mit der Frage der Frauenrechte im Iran auseinandergesetzt hat. Die Videokampagne ging innerhalb weniger Stunden in den sozialen Medien viral und folgte auf einen offenen Brief, der am Dienstag von mehr als 1000 Persönlichkeiten aus der französischen Filmindustrie unterzeichnet wurde. Darin heißt es: Wir, Produzenten, Autoren, Regisseure, Techniker, Komödianten, Schauspieler, Verleiher, Festivalleiter und die gesamte französische Filmindustrie möchten gemeinsam unsere Unterstützung für die iranischen Frauen zum Ausdruck bringen, die derzeit unter Einsatz ihres Lebens für ihre Freiheit kämpfen. Wir fordern alle, die über die Ermordung von Mahsa Amini und das harte, brutale und tödliche Vorgehen der iranischen Behörden schockiert sind, auf, die Demonstranten laut und deutlich zu unterstützen. Für die Freiheit. So beginnt das im Internet verbreitete Video, in dem sich mehr als 50 französische Schauspielerinnen und Prominente Haarsträhnen abschneiden. Es ist ein Zeichen der Solidarität mit den gegen Repressionen demonstrierenden Frauen und Mädchen im Iran. Unter anderem greifen Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Huppert und Jane Birkin zur Schere. In Zwischentexten wird die Geschichte der 22-jährigen Mahsa Amini erzählt, die am 13. September in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden war und 3 Tage später starb. Sie starb, weil sie ein paar Haarsträhnen sehen ließ, heißt es in dem Video. Laut Abspann hat ein französischer Anwalt die Aktion initiiert. Rot und spielen das uralte Rezept. Jagdkörper. hinunter. Ach Scheiß, mach einfach die Rollläden runter. Und diskutieren sie vehement, was ihnen unter den Nägeln brennt. Es geht hoch her, am Ende ist klar. Shopping Queen schlägt den Rab. Es geht hoch her, dann ist klar. Shopping Queen schlägt den Rab. Mama, was macht der Panzer vor der Tür? Sind das die Russen? Wollen die zu dir? Gucke mal an Himmel, ich glaub, die Welt geht unter. Ach Scheiß, mach einfach die Rollläden runter. Dass die Russen wollen die zu dir. Guck mal am Himmel, ich glaub die Welt geht unter. Ach Scheiß, mach einfach die Rollläden runter. Sí, no? Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 10. bis zum 24. Oktober 2022. Die Mercè-Feste sind vorbei. Die insgesamt positive Bilanz wird leider durch einen Mord und eine Plünderungs- und Straßenrandale überschattet. Nach dem interessanten Pregón zur Festwoche, der Eröffnungsrede durch die Filmregisseurin Carla Simón, gab es das erste volle Mercè-Kulturfestprogramm nach den 2,5 Pandemiejahren. Ohne Maskenpflicht, ohne sanitäre Einschränkungen, ohne Abstandsregeln. ...125 Konzerte, 40 Kulturfestakte und 355 Theater, Tanz, Musik und andere Veranstaltungen fanden statt auf den Straßen, Plätzen und in den Parks der Stadt Barcelona. Carla Simón unterstrich in ihrer Rede die Bedeutung der Stadt Barcelona als Heimstätte von Kultur und auch Willkommen für Flüchtlinge. Auch forderte sie, sich auf die Ursprünge der Empathie zu besinnen, wie sie in ihrem Film Alcaraz dargestellt wird. Die Regenfälle zwangen einige Veranstaltungen dazu, Änderungen in ihrer Abfolge vorzunehmen. Einige Konzerte wurden kurzfristig ins Innere verlegt, etwa das von Nau Bostik in den Saal von Fabra i Coats. Trotz leichtem Regen fand allerdings das Feuerwerk, das Eröffnungsfeuerwerk, statt. Nach den schweren Zwischenfällen und Gewaltakten der Mercè-Feste vom letzten Jahr waren Polizeiführung und die Verantwortlichen aus dem Rathaus in diesem Jahr besonders gut vorbereitet. Doch noch ein paar Worte zu Carla Simón. Sie forderte eine ernsthafte Bekämpfung der Klimakrise und der Krise bei der Grundversorgung der Bevölkerung. Ein Ende der Polarisierung in der Politik, und sie erwähnte die Bedeutung ihrer Mutter, die im Rathaus gearbeitet hatte. Die Mutter starb, als Carla 5 Jahre alt war. Danach wurde sie von einer Tante adoptiert. Auch Bürgermeisterin Ada Colau forderte mehr Rechte für Menschen, die in Barcelona keine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben. Das Ausländerrecht müsse geändert werden, um allen eine Perspektive zu bieten, sagte Frau Colau. Thema Hungerschlangen in der Fun City. Immer länger und breiter werden die sogenannten Colas del Hambre, die Hungerschlangen vor den Gratis-Ausgabestellen fürs Essen in der Stadt. Der Comedor Social, der soziale Speisesaal in der Kirchengemeinde Santa Ana, gibt täglich an 300 Personen Essen aus. Eine Zahl, die in den letzten Jahren ständig angestiegen ist. Die Mehrheit der Bedürftigen sind Obdachlose. Doch es kommen immer mehr Menschen, die zwar noch ein Zimmer, aber nicht mehr ihr Essen bezahlen können. Das erklärt Peyo Sanchez, der ist Rektor der Gemeindeverwaltung. Seit der Krise 2008 und dann der Covid-Krise ist die Situation von Jahr zu Jahr schlechter geworden, sagt er. Es kommen Leute, die mit 400 Euro monatlich überleben müssen, so der Rektor. Und das bei einer Inflation von 12%. 2021 befanden sich 29,1% aller Katalanen in der Situation der sozialen Ausgrenzung durch Armut. Das sind 2,25 Millionen Menschen. 584.000 katalanische Haushalte befinden sich in der Wohnarmut. Das heißt, nach Bezahlen ihrer Mieten oder Hypotheken rutschen sie in die Armutssituation ab. Es bleiben diesen Familien nur noch 200 bis 300 Euro zum Leben. Auch immer mehr junge Menschen sind von der Armut betroffen. Dies zeigt sich in den Schlangen vor den Essenstafeln. Die Bittsteller werden immer jünger. Merced-Feste, zweiter Teil. Die dunkle Chronik ist leider erschütternd. Auf der Plaza España wurde ein junger Mann mit dem Messer angegriffen. Er starb durch verschiedene Stiche. Dann gab es Randale und Plünderungen. Beides geschah in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Der Sicherheitsbeauftragte des Rathauses, Albert Patier, erklärte, dass das Opfer ein junger Mann sei, der 20 Jahre alt ist und durch einen Messerstich in die Rippengegend der Brust getötet wurde. Der Mörder konnte unerkannt in der Menge verschwinden. Dann nach Beendigung des Konzerts auf der Avenida Maria Cristina mit mehr als 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern weigerte sich eine Gruppe von Jugendlichen, das Gelände zu verlassen. Randale, geplünderte Geschäfte, zerstörtes urbanes Mobiliar, hoher Sachschaden waren die Folge. Es gab 12 Festnahmen. Später das übliche Medienspiel auf den Leichen und Trümmern. Die Opposition versucht, den Regierenden im Rathaus die Schuld für Gewalt und Chaos in die Schuhe zu schieben. Die Bürgermeisterin weist auf eine insgesamt positive Bilanz hin und leugnet jeden Zusammenhang zwischen der Gewalt einiger weniger und der Organisation der Merced-Feste. Thema Dauerkrise in Katalonien. Der 1. Oktober wurde vom harten Kern der katalanischen Rechtspopulisten genutzt, um ihre Protestkultur in den Straßen der Stadt wieder etwas aufleben zu lassen. Die tiefe Spaltung im Independentismo-Lager ist nun auch in der Landesregierung voll zum Ausbruch gekommen. Die Partei Junts per Cat droht seit Wochen mit einem Bruch der Koalition, die sie seit knapp 2 Jahren mit der linksrepublikanischen Independentismo-Partei ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, bilden. Der katalanische Präsident Pere Aragonès präsentierte inzwischen sein Anti-Inflations-Maßnahmenpaket, das er so gut wie 1:1 aus den Brüsseler Anweisungen umsetzen will. Dabei wird seine Partei von seinem rechten Partner, der ja auch in der Regierung sitzt, kritisiert, und zwar im Stile einer rechten Opposition. Tja, katalanisches Labyrinth. Die Regierung kritisiert sich selbst. Denn die Rechtskatalanisten wissen ganz klar, sie haben dem Wählervolk außer der Separatismus-Folklore so gut wie nichts anzubieten. Keinen Plan gegen die Krise, keine Alternativen zur herrschenden Politik. Privatisierung, Privatisierung. Junts fordert dabei ohne Pause das Unmögliche. So schnell wie möglich ein Referendum zur Abspaltung Kataloniens von Spanien abzuhalten. Eine Ein-Punkte-Partei, die kein Interesse am Regieren und an den Problemen der Bürger und Bürgerinnen zeigt. Junts hatte ERC ein Ultimatum gestellt, das dann aber sang- und klanglos verstrichen ist. ERC sollte einen Termin für das Referendum nennen und so weiter. Die Option der Junts-Minister, aus der Regionalregierung zurückzutreten, hat man dann aber doch nicht wahrgenommen. Auf die fetten Gehälter, Dienstwagen und das Büropersonal will man dann doch wohl nicht verzichten. Oriol Junqueras, einer der ERC-Politiker, die 2 Jahre im Gefängnis waren, erklärte, praktisch keiner der Dirigenten von Junts hat die Absicht, die Regierung zu verlassen. ERC bemüht sich inzwischen, die Krisensituation durch die Inflation und die astronomischen Energiepreise und die Hochrüstung abzumildern. 300 Millionen soll es zuerst einmal als Sofortpaket für Mietzuschüsse und Fahrpreissubventionen für Jugendliche geben. Für arme Familien soll es 100 Euro Hilfe im Monat pro Schulkind geben. Thema Preisspirale und Inflation. Hier die letzten Zahlen bei der Preisentwicklung für eine Palette von Grundnahrungsmitteln in Spanien und in Katalonien. Um den Einkaufswagen mit dem Notwendigsten zu füllen, müssen die Konsumenten 15,2% mehr bezahlen als vor einem Jahr. 95% aller Grundnahrungsmittel sind teurer geworden. Die höchste Preisentwicklung der letzten 34 Jahre. Hier ein paar Beispiele aus dem OKU-Preisbarometer. Speiseöl aus Sonnenblumenkernen plus 118% teurer geworden. Gebäck plus 75%, Margarine plus 75%, Bananen 65% teurer geworden, Olivenöl 53% teurer geworden, Eier 47% Preisanstieg, Mehl plus 50% mehr. Lediglich Avocados und Kiwis sind ein bisschen billiger geworden, 10% bzw. 5% weniger. Alle Zahlen ermittelt von der Organisation de Consumidores y Usuarios OCU, die spanische Verbraucherorganisation. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Thema Armut als System im System. Der Defensor del Pueblo, Verteidiger des Volkes, also so eine Art Ombudsmann, Ángel Gabilondo, beklagte vergangene Woche die schwierige wirtschaftliche Situation, in die viele spanische Familien abgerutscht sind und in der sie existieren müssen. Wir tun nicht genug für die, die in Armutssituationen leben, sagte er. Die traurige Zahl. 10 Millionen Menschen sind mittlerweile in Spanien von Armut betroffen. Die Marx'sche Verelendungstheorie erweist sich in der Praxis als gültig. Laut EAPN, des European Anti-Poverty Network, europäisches Netzwerk gegen Armut, ist der Anteil der Bevölkerung in Armutsrisiko in den letzten 12 Monaten um 21% gestiegen. In Spanien leben 10,285 Millionen Menschen mit einem Jahreseinkommen von weniger als 9.500 Euro bzw. 794 Euro monatlich. Kulturhauptstadt Barcelona. Die entlaufene Katze, La Gata Perdida, auch die verlorene Katze, könnte man das übersetzen, ist eine Gemeinschaftsoper, bei der über 1000 Anwohner des Bezirks Ciudad Vella in Barcelona teilnehmen. Ort der Aufführung ist das legendäre Opernhaus Liceo hier an der Rambla. Gestern Abend ging's los und es geht noch bis zum kommenden Freitag. 70 Organisationen und Behörden sind an der Inszenierung beteiligt. Die Idee zu einer Oper, die im Stadtviertel selbst entstanden ist, in dem das Liceo angesiedelt ist, geht auf das Jahr 2018 zurück. Die Verbindung und auch die gefühlsmäßige Verbundenheit des Stadtviertels mit seinem Opernhaus soll so zum Ausdruck gebracht werden. Eine Opera comunitaria, eine Gemeinschaftsoper, soll auch die Gegensätze zwischen den Berufsmusikern und den Anwohnern zeigen. 4 Jahre Arbeit stecken in dem Projekt, das mit Interviews über einen Zeitraum von 12 Monaten begonnen hatte, welche die Fundación Tot Raval und der Bezirk Ciudad Vella durchführten. 11 Chöre sollen jetzt als Kollektiv ihre Stadtviertel repräsentieren. Die Dirigentin Cristina Colomer definierte gegenüber der Tageszeitung El País die Chöre als großen Chor des Raval, der auf einer Fläche von 1 Quadratkilometer Menschen aus über 40 Nationen repräsentiert. Wir vertreten die Multikultur, erklärte Alex Young, eines der Chormitglieder. Der Raval ist Teil der Ciudad Vella und gilt als Problemviertel bzw. ist es. Armut, Kriminalität, Droge, Gewalt, soziales Elend. Wie gesagt, der Schaffensprozess der La Gata Perdida, die verlorene Katze, wird vom 4. bis zum 7. Oktober im Sala Mirals des Liceos zu sehen sein. Eine Ausstrahlung des Projekts wird auf dem katalanischen Regionalfernsehen TV3 kommen. Radio Contrabanda. Radio Contrabanda. In Nimmerland. Vielleicht noch mal von vorne. Niemandsland auf 91.4. Radio Contrabanda in Barcelona. Thema 1. Oktober. Revival-Fest des Independentismo. In den vergangenen 5 Jahren, die seit dem illegalen Referendum von 2017 vergangen sind, hat der katalanische Independentismo ein Wechselbad an Zuständen, Gefühlen und Situationen durchgemacht. Doch jetzt scheint nichts mehr zu sein, wie es zuvor war. Es hat eine neue Verschärfung gegeben. Junts will aussteigen. Für Erk bliebe eine Art Notduldungskoalition mit den Sozialisten und den Kommunen von Ada Colau. Junts will jetzt eine Umfrage bei ihrer Parteibasis starten, wo die Mitglieder sich für oder gegen einen Verbleib in der Regierungskoalition mit den Linksrepublikanern aussprechen sollen. Laut allerletzter Umfrage vom 1. Oktober des CEO, das ist das Centre de Studis d'Opinion, des Meinungsforschungsinstituts, sind 52% der Katalanen gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Nur 41% sprechen sich dafür aus. Das sind 4% mehr Anti-Independentistas im Vergleich zur letzten Meinungsumfrage. Rambla-Umgestaltung. Die urbane Umgestaltung der Flaniermeile Rambla hat begonnen. Baumaschinen und Absperrgitter sind da. 117 Meter Rambla sind zuerst einmal dran. Über 100 Bäume, 21 neue kommen dazu. Bänke zum Ruhen wird es geben. In 18 Monaten wird der erste Bauabschnitt fertig sein. 10 Millionen Euro wird das kosten. 44,56 Millionen sollen insgesamt für den Umbau der Rambla ausgegeben werden. Jedenfalls ist die Strecke zwischen Colón-Columbus-Denkmal und Santa Madrona an der Reihe. Mehr Fußgängerfreundlichkeit, mehr Grün und mehr Ordentlichkeit soll das Ziel sein. Der Asphalt wird wegkommen. Pflastersteine werden den Boden vereinheitlichen. Der Ort vor dem Palast de la Virreina, Palau de la Virreina, wird erweitert und als Ruhezone ausgebaut. Die Fahrbahn für Autos vor dem Liceo wird verengt, um den Fußgängern mehr Raum zu geben. Was die 11 Kioske der früheren Vogelhändler anbelangt, so ist vorgesehen, dass diese verschwinden. Umweltschutz in Barcelona. Die sogenannte Stadtzone mit niedrigem CO2-Ausstoß, Zona de Bajas Emisiones, ZBE in Barcelona, wird nicht die Armen betreffen, denn es wird zeitlich befristete Genehmigungen geben, die ihre Inhaber vom Verbot der verschmutzenden Emissionen ausnehmen. Das heißt, sie können ihre dreckigen alten Dieselautos wieder durch die Stadt kutschieren. Auch die sporadische Benutzung sogenannter verschmutzender PKWs, stark umweltbelastender Motoren, soll weniger bestraft werden. Mit diesen Modifikationen will die Stadt Barcelona das ZBE juristisch absichern, nachdem der oberste Gerichtshof Kataloniens, das Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, die Regelung einkassiert hatte. Das bedeutet, dass Personen mit geringem Einkommen ihre stark luftverschmutzenden Autos auch in den Verbotszonen der Stadt fahren dürfen. Sie brauchen nicht die Plakette des DGT für umweltschonende Abgase aufzukleben. 20.000 Autos kommen nach Angaben der Dirección General de Tráfico, also des Verkehrsamtes, in den Genuss der Lockerungsregel. Haushalt Barcelonas für 2023. Aufgrund der inneren Streitigkeiten im Independentismo-Lager wird jetzt auch der Haushalt der Stadt indirekt in Mitleidenschaft gezogen. Am Mittwoch, dem 5. Oktober, war die Präsentierung, Debatte und auch die Abstimmung über den Haushalt des Rathauses für das kommende Jahr 2023 vorgesehen. Der letzte vor den Wahlen zum Rathaus im kommenden Mai. Aber die Probleme zwischen den Koalitionspartnern von Barcelona, En Comú und PSC, den Sozialisten, haben eine Situation geschaffen, die Ada Colau von den Stimmen von ERC, den Linksrepublikanern, abhängig macht. Doch die sind uneins mit verschiedenen Teilen des Haushalts und der eigenen Koalition in der Generalitat. Für die Sozialisten sind die umstrittenen Punkte in Ada Colaus Haushalt einmal die Terrassenregulierung, das heißt die Bonifikation für die Erweiterungen, die Neuinvestitionen für die Stadtteile mit Strukturdefiziten, wie das so schön heißt, und das Antikrisenhilfspaket von Ada Colau. Es soll in den nächsten Tagen noch weiter verhandelt werden. ERC nun behauptet, zuerst die Situation in der Generalitat klären zu wollen, ehe man über die municipalen Angelegenheiten entscheiden kann. Thema öffentlicher Nahverkehr in Barcelona. Bürgermeisterin Ada Colau hat am Mittwoch dieser Woche der Generalitat vorgeschlagen, dass die ATM, die Autoridad del Transport Metropolitana, das ist die städtische Verkehrsgesellschaft, ihre Bonifizierung der Nahverkehrstickets für U-Bahn und Busse auch für 2023 beibehalten soll. Die Hilfen für den Nahverkehrstransport sollen weiterhin den ärmsten Familien zugutekommen, die Mühe haben, mit ihrem geringen Einkommen bis zum Monatsende zu gelangen. Und die letzte Meldung betrifft Verbrechen, Mord und Totschlag in der Fun City. Mit einer Machete ging am vergangenen Sonntag während einer Schlägerei in Hospitalet de Llobregat im Stadtviertel ein Individuum auf offener Straße gegen einen Mann vor. Die Mossos de Squadra-Polizei verhafteten den Machetenhauer noch in der gleichen Nacht. Привіт всім з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Wenn wir an einer Küste stehen, unter uns das Meer. Fühlen wir uns glücklich, doch schwer. Wir sehen uns weit von dem entfernt, was in uns liegt. Wie nutzloses Treibholz an ein Ufer. Wenn du dich in deinen Träumen vergräbst und dich zum Märtyrer des Schicksals hebst. Das Meer ist so viel mehr. Kannst du sehen, kannst du es fühlen, was wie fern. Kannst du sehen, kannst du spüren, was wir fern uns drehen. Lass uns ziehen, zu fern, wo wir stolz sind und frei. Teure Kleider, teure Schuhe, es zählt ein Ansehen, es zählt ein Glück. Aber glaub in einem Fass, Vorteile in jedem Ort. Da brauchst du Neid, da brauchst du Macht, da brauchst du Liebe, da brauchst du Hass. Oder bist du eins, tust dir leid. Schwenkt nur deine Zeit. Oh, lass mich so viel mehr, so viel mehr. Wir sind stolz, oh, wir sind frei. Einfach ohne diese Zeit. Kino im Niemandsland. Wie würden Sie mit Verrätern umgehen? Bestrafen. Mit dem Tod? Ich empfehle eine Serie, die haben viele von Ihnen, meine Damen und Herren, bestimmt schon gesehen, zumindest die ersten drei Staffeln. Babylon Berlin, die vierte Staffel, feiert gerade, oder beziehungsweise feierte gerade, Weltpremiere in Berlin. In der neuen Staffel, der teuersten deutschen Fernsehserie, ermitteln Kommissar Rath und Charlotte Ritter in Berlin des Jahres 1931. Leben ist es nur ein Traum. Es gibt einen neuen Fall, der erste Mord des Jahres. Schön wär's, ich glaube kaum. Der Mann hat den ganzen Ringverein, der ganzen Stadt, jede Menge Freude bereitet. Dass es wahr ist. Wer ihn umgebracht hat, wird sich die Unterwelt zum Feind machen. Am Dienstag, dem 20.09.2022, ist also schon 2 Wochen her, hat die 4. Staffel der historischen Krimiserie Babylon Berlin ihre Weltpremiere im Delphi Filmpalast in Berlin gefeiert, rund 2 Wochen bevor sie ab dem 8.10. auf dem Pay-TV-Sender Sky One und weiteren Kanälen des privaten Unterhaltungsanbieters Sky ausgespielt wird. Die ARD wird sie im Jahr 2023 zeigen. Die Serie, die auf der Gerion-Rath-Buchreihe des Kölner Autors Volker Kutscher basiert, hat weltweit von sich reden gemacht. Sie wurde in über 90 Länder verkauft. In den USA sicherte sich Netflix die Rechte. Mit rund 40 Millionen Euro Budget war schon die 1. Staffel die teuerste Serie in der deutschen Filmgeschichte. Nun will man mit der 4. Staffel an bisherige Erfolge anknüpfen. Worum geht's? In Babylon Berlin geht es um den Kriminalkommissar Gerion Rath, der im Jahr 1929 aus seiner Heimatstadt Kölle, nach Berlin versetzt wird, um dort für die Sittenpolizei zu ermitteln. Als Veteran des Ersten Weltkriegs leidet Rath unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und nimmt Drogen, um sich selbst zu behandeln. Er leidet auch an dem Kriegszittern. Seine Hände fangen an zu zittern. In Berlin lernt er die Stenotypistin und Prostituierte Charlotte Ritter kennen, mit der er einen illegalen Waffenhandel aufdeckt. Dieser spielt sich inmitten eines gewaltigen Konflikts zwischen 2 kommunistischen Gruppen ab, den Trotzkisten und den Stalinisten. In der 2. Staffel wird Rath zur Kriminalpolizei versetzt und ermittelt gegen verfassungsfeindliche Rechtsextreme, aber erfolglos. Charlotte Ritter sichert sich eine Stelle als Kriminalassistentin bei der Polizei. So ermitteln sie in der 3. Staffel gemeinsam bei einem Dreh in den berühmten Berliner Filmstudios Babelsberg, wo Filmklassiker wie Der blaue Engel mit Marlene Dietrich entstanden. Sie lösen den Fall, aber die Staffel endet mit dem New Yorker Börsencrash im Jahr 1929, der eine Weltwirtschaftskrise nach sich zog. Auf die neue Zeit! Extrablatt. Bandenkrieg bricht aus in Berlin. Brutale Morde in Kreuzberg. Berlin im Blutrausch. Stinkt die Hüften. Die Stadt fiebert mit euch. Gut, nach der 3. Staffel folgte in der echten Welt die Corona-Pandemie und mit ihr eine Kontroverse um den Hauptdarsteller Volker Bruch. Laut Netzpolitik.org stellte Bruch im März 2021 einen Antrag auf Aufnahme in die Partei Die Basis, die der Querdenkerbewegung nahesteht. Pfui Teufel, sagen da die öffentlichen Medien, und sich als Widerstand gegen die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie gründete. Der Verfassungsschutz hat Querdenkengruppen bundesweit ins Visier genommen. Ja, das ist Deutschland. Bei der Produktionsfirma ARD Degeto, die Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, hielt man diese Nachricht für reine Privatsache. Wir kommentieren politische Aktivitäten und Haltungen nicht, solange sie nicht gegen geltende Gesetzgebung verstoßen, so eine Sprecherin gegenüber dem Tagesspiegel. Volker Bruch mimt auch in der 4. Staffel der großzügig mit öffentlichen Geldern geförderten Serie den Hauptkommissar Gerion Rath. Sie basiert auf dem Roman Goldstein, Band 3 vom Kutscher-Krimi-Zyklus und spielt im Jahr 1930-31 inmitten der Weltwirtschaftskrise. Die SA, kurz für Sturmabteilung, und die kommunistische Rotfront bekämpfen sich auf den Straßen Berlins, während Gerion Rath den Auftrag bekommt, den jüdischen US-Gangster Abraham Abe Goldstein als Gefälligkeit für das FBI zu beschatten. Seid ihr bereit für den Sturm? Auf Unrecht folgt Recht, auf Barbarei folgt Ordnung, auf Schwäche folgt Stärke. Das deckt sich mit den historischen Ereignissen in Berlin im Jahr 1931. Nach dem Ersten Weltkrieg befanden sich Millionen demobilisierter, das heißt aus ihrem Beruf entlassener Soldaten in Deutschland. Eine Vielzahl von ihnen trat in Kämpferbünde ein. Die Rotfront war der paramilitärische Arm der Kommunistischen Partei, die SA die Kämpferabteilung der NSDAP, der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands, der Adolf Hitler vorstand. Aufgrund ihrer Uniform wurden letztere schon in den 1920er Jahren als Braunhemden bekannt. Im Gegensatz zu den Kommunisten vermieden sie Konflikte mit der Staatsmacht der Weimarer Republik und terrorisierten stattdessen Juden, Sozialdemokraten und natürlich die Linke, Kommunisten. Von Polizei und Justiz wurden ihre Gewalttaten kaum verfolgt. Der Film spiegelt all dies, das Berlin jener Jahre und die Anfänge des Hitlerfaschismus, auf bewundernswerte Weise wider und ist in eine spannende Handlung eingebettet, in der, wie gesagt, Kommissar Rath und Charlotte Ritter ermitteln. Toll anzuschauen, spannend und sehr unterhaltsam. Und damit verabschiede ich mich aus dem heutigen Niemandsland. Ich will Vernichtung. Sprichst du von Gefühlen gegenüber der Welt oder gegenüber einem Menschen? Das ist kein Mensch, Pater. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, ein wunderschönes Wochenende, einen goldenen, wunderschönen Herbst und möge dieser Krieg bald beendet werden. Die heutige Niemandsland-Sendung ist im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com zu hören. Tschüss, Agur, Adeo.